Ja, bevor der nächste Track gleich losgeht, denn war schon was zu hören, nochmal weiter zu dem dritten Punkt, dem dritten Aspekt des Diesseitigkeitsbegriffs, die mediale Heterogenität. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wort am Hut habe. Heterogenität ist eigentlich ganz leicht auszusprechen. Ich zitiere weiter aus dem Text. In allen bisher vorgestellten Beispielen ist bereits deutlich geworden, dass die Verwendung unterschiedlicher Medien eine wesentliche Rolle spielt. Neben instrumentaler und elektroakustischer Klangerzeugung können aber auch visuelle, szenische, performative, dokumentarische oder architektonische Komponenten als explizit musikalisch gedachte Baustoffe vorkommen. Sie werden nicht als Anreicherungen verstanden, die im Sinne einer multimedialen, intermedialen Performance einem musikalischen Verlauf lediglich aufgestülpt werden. Vielmehr werden solche Elemente dezidiert musikalisch begriffen. Statt klanglich werden sie strukturell oder konzeptionell in die Stücke eingearbeitet. Als Beispiel nennt dann Martin Schüttler eine Komposition von sich, Schöner Leben 1, für Countertenor mit E-Piano-Verstärkungen, Megafon, Zuspielung, Maske und Pistole. Ich zitiere wieder, die Spielsituation des Countertenors ist vielschichtig differenziert. Seine Stimme klingt abwechselnd unverstärkt, verstärkt, verzerrt oder durch ein Megafon. Er spielt E-Piano oder startet elektronische Klänge von einem CD-Player. Zusätzlich sind vereinzelt szenische Momente in die Komposition eingebettet. Das alles verleiht dem Sänger die Aura eines Alleinunterhalters, wie er auch auf einer Silberhochzeit auftreten könnte. Der verwendete Text ist ein Zusammenschnitt aus Interviews des Nirvana-Sängers Kurt Cobain. Musikalisch abgegriffenes Material aus Pop- und Unterhaltungsmusik, meist strapazierte Versatzstücke, ist im Sinne der bereits angesprochenen Materialvergröberung in das Stück integriert. Die Komposition greift so die täglich erfahrbare musikalische und mediale Heterogenität unserer Umwelt in ihrem Klangbild auf. Sie wendet sich gegen das, was Peter Ablinger, ein aktueller Komponist, einmal die Intaktheit des äußeren Erscheinungsbildes genannt hat. An die Stelle einer klanglich ausbalancierten Oberfläche tritt die Zerrissenheit unterschiedlicher Klangaggregate. Zusammenhang entsteht auf struktureller und konzeptioneller Ebene, aber nicht durch einen homogenen Gesamtklang des Stückes. Ja, das erstmal zur medialen Heterogenität. Und gleich geht es weiter mit Musik als Kommentar. Dazwischen aber eine Aufnahme, diesmal mit Pharoah Sanders. Thank you. Musik als Kommentar. Gerade hören wir das Stück von Pharoah Sanders, Upper Egypt and Lower Egypt. Der jetzt folgende Text hat so direkt nichts damit zu tun, ist eine Fortführung des Textes von Martin Schüttler, Diesseitigkeit. Ich beziehe mich auch auf das, was ich vorher gesagt habe, auf den Aspekt der medialen Heterogenität. Und nun ein weiterer Aspekt des Konzepts Diesseitigkeit, Musik als Kommentar. Ich zitiere wieder, die bisher besprochenen Verfahren sind dazu geeignet, bestimmte musikalische Bausteine aus dem alltäglichen Leben abzuleiten. Bei allen vier Komponisten lässt sich jedoch auch ein konzeptionelles Denken feststellen, das man als diesseitig begreifen kann. Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Lesarten von Wirklichkeit führt in den Kompositionen zu einem sich gegenseitig Befragen der Klänge und Strukturen sowie zu einer Offenlegung der Medien. Es entstehen Kommentare gleichermaßen zur subjektiven Lebenswirklichkeit des Komponisten wie zur Situation der zeitgenössischen Musik. In The Art of Entertainment für Violine, Tenorsaxophon, Klavier und Schlagzeug macht Hannes Seidel, auch ein Komponist aus der Stuck 11-Gruppe, Aufnahmen vom Publikum beim Einlass ins Konzert sowie beim Applaus und integriert diese Aufnahmen später in seine Komposition. Die Zuspielung erzeugt eine Differenz, die den Alltag vor und außerhalb der Konzertsituation aufscheinen lässt. Zitat von Hannes Seidel. Weiter in dem Text. Bei der Veröffentlichung des Stückes auf seiner CD Musik für übers Sofa passt er sich dem Medium an. Der Kontext einer CD ist nicht mehr der Konzertsaal samt Publikum, sondern die anderer Stücke, die sich mit auf der CD befinden. Entsprechend bindet Seidel Ausschnitte aus anderen Stücken auf der CD in die Komposition ein. Auf der CD Musik für übers Sofa wird dementsprechend eine Aufnahme aus dem Stück Was mich angeht für Posaunenquartett in das Stück eingefügt. Dieses Stück ist auf der CD und so weiter. Das wird jetzt ein bisschen zu genau. Also soweit, also die Möglichkeiten am Beispiel einer Komposition von Hannes Seidel, Musik als Kommentar strukturell einzusetzen. Und bevor ich zur Zusammenfassung komme, nochmal ein Stück, und zwar diesmal von der Gruppe Rip, Rick and Panic. Und zwar hat das den Titel Rip Open, But Oh So Long Thy Wounds Take to Heal von dem Album Attitude 1983. We'll be right back. Rip, Rick and Panic. Eine Gruppe, die nur zwei Jahre lang bestand, von 1981 bis 1983. Post-Punk-Band, gegründet 1981, und titelgebend war ein Jazz-Album von Russ and Roland Kirk. Dazu gehörte Sean Oliver, Bass, Mark Springer, Piano, Sax, Vocals, Garrett Thager, Gitarre und verschiedenes, Bruce Smith, Drums und Nene Cherry, die jetzt auch wieder so eine zweite Karriere, dritte, vierte Karriere, ich weiß es nicht genau, hat, und ja, die Stieftochter von Don Cherry ist, der sicher vielen Free Jazz-Kennern, Freunden bekannt ist. Die Gruppe gab es also nur zwei Jahre, hat sich dann wieder aufgelöst. Ich hatte das Glück, die, glaube 82 Mal in Hamburg zu hören, in der Markthalle. Kann man sich kaum mehr vorstellen heutzutage. Und das war der Track Rip Open, But Oh So Long Thy Wounds Take to Heal von der CD Attitude von 1983. Komplizierte Überwandlung, Überblendung zu dem Text wieder, um den es noch geht in der heutigen Sendung, zum Thema Diesseitigkeit. Die Zusammenfassung von Martin Schüttler. Ja, da wäre dann für mich auch einiges interessant zu diskutieren mit dem Verfasser dieses Textes oder anderen, die sich dieser Idee der Diesseitigkeit verbunden fühlen. Ich lese mal diese Zusammenfassung einfach so vor, wie ich sie gefunden habe. Und zwar gefunden habe auf der Webseite des des Musikernetzwerkes Stock 11. Die hat die Einfallsadresse www.stock11.de. Soweit ich das weiß, im Kopf, sonst einfach nachgucken, Stock 11 zusammengeschrieben, also mit Zahlen, gleich im Anschluss, ohne irgendwas dazwischen, das findet sich schnell. Und da sind eben verschiedene Texte der Musikerinnen und Musiker von Stock 11 zu finden, auf deren Webseite. So schwierig ist es nicht zu finden. Ich habe, wie gesagt, die vorher genannte Klingding-Webseite www.hierunda/klingding.html hat auch zwei Links, einmal zu dem Text, zu der Textsammlung von Stock 11 und dann noch zu einem Text von Johannes Kreitler, der sich, der so einen Blog hat, wo es um Diskussionen geht, die gerade in der neuen Musik geführt werden. Das wäre jetzt noch wieder ein anderes Thema. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Diesseitigkeit und lese noch weiter vor aus dem Text von Martin Schüttler, der Zusammenfassung. Ich zitiere: Obwohl ich anhand der ausgewählten Stücke jeweils nur einzelne Aspekte einer Idee von Diesseitigkeit dargelegt habe, beschränken sich die Arbeiten der hier vorgestellten Komponisten nicht auf nur ein Verfahren. In allen Beispielen lassen sich in unterschiedlicher Gewichtung andere Facetten diesseitigen Denkens finden. So kann man das unvermittelte Aufeinandertreffen von präparierter Viola und Flaschenabfüllanlage, also eine Aufnahme von Flaschenabfüllanlage, in Splitting 15 von Michael Meyerhof auch als das als sich gegenseitiges Kommentieren der Klänge begreifen. In Compound No. 1 von Maximilian Marcoll ist der konkrete Alltagsklang eines Berliner Hinterhofs nicht nur als transkribierte Struktur präsent. Sie kommt auch als unbearbeitete Aufnahme im Stück vor. Diese Aufnahme verweist gewissermaßen als verpflanzter Ort auf die Abgeschlossenheit des Konzertsaals. Hannes Seidels Hintergrundmusik in Die Anderen, jetzt neu, thematisiert nicht nur die Situation der Aufführung, sie hat auch einen medialen und sozialen Bezug, indem sie das Phänomen der Dauerbeschallung im öffentlichen Raum aufgreift. Die Liste von Querverweisen innerhalb der vorgestellten Stücke ließ sich beliebig erweitern. Darüber hinaus begreifen alle vier Komponisten Musik nicht als Sprache, durch die ein empfindsamer Ausdruckswille des Komponistensubjekts zu den Herzen der Zuhörer sprechen will. Mit Ausdruckswillen ist das Bedürfnis gemeint, aus dem eigenen Inneren, gleichgültig ob man es als Seele, Geist, Inspiration oder etc. begreift, sich entäußern zu wollen. Eine so aufgefasste Musik degradiert Klänge zu Trägern von Expressivität und gebraucht Musik zur inneren Bedürfnisbefriedigung. Diese Vorstellung entspricht einer diesseitigen Idee von Musik nicht. Natürlich erzeugt jede Form von Musik immer einen musikalischen Ausdruck. Auch eine auf das Profane gerichtete Musik tut das. Und der Zugriff auf die Umwelt, die Auswahl von Alltagsbezügen, ist ebenfalls ein subjektiver und willkürlicher Akt. Doch geht diese Subjektivität nicht von einer innerlich gehörten Musik aus, die adäquat umgesetzt, notiert und ausgearbeitet werden muss. Sie richtet sich in erster Linie auf das Erfassen von Wirklichkeit, auf das Hören und Wahrnehmen dessen, was uns tatsächlich umgibt. Das ist das Material, das der Komponist im diesseitigen Sinn untersucht, enteignet, in Beziehung setzt oder kommentiert. Soweit also der Text von Martin Schüttler. Und ja, bevor ich weiterspreche, ich bin auch schon ein bisschen erschöpft von dem Vorlesen. Weiter Musik von Jorge Satt. Zunächst ein instrumentales Interludio und dann ein längeres Stück. La Vuelta hacia arriba del ayer. Oh, ich halte mich zurück mit dem Zitieren von spanischen Stücktexten, aber es ist auf jeden Fall, sind beide Stücke von Jorge Satt, den ich am Anfang der Sendung vorgestellt habe. Jorge Satt, ein argentinischer Komponist, der vor 5 Jahren glücklicherweise auch mal in Hamburg war. Thank you. Nun, bevor der nächste Titel beginnt von Jorge Satt, hörten wir gerade La Vuelta hacia arriba del aire de la mañana. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Es geht also um Musik von Jorge Satt und es ging in den letzten Textbeiträgen um Diesseitigkeit. Drei Themen sind es ja, die in der heutigen Sendung angekündigt wurden. Abseits, Diesseits und Jenseits, also das Diesseits ist prominent vertreten. Das Abseits sollte jetzt noch angesprochen werden, nicht das Abseits im Fußball, sondern ja, es hat aber schon was zu tun mit Fußball. Und zwar eine Information, die ich heute gefunden habe bei Telepolis. Telepolis ist ein Internetportal, wo Artikel zu ganz unterschiedlichen Themen, politischen Themen, wissenschaftlichen, geschichtlichen, Kunst, geschichtlichen, weniger Musik. Musik kommt reichlich selten vor. Manchmal ein bisschen Medienkritik, Medienanalyse. Nicht unbedingt auf einem wissenschaftlichen Niveau, sondern dafür aber auch ganz oder auf einer wissenschaftlichen kann man von wissenschaftlichem Anspruch sprechen. Meistens ist das, was dabei entsteht, nicht so grandios, aber zumindest schwebt sowas in vielen Texten rum. Die Inhalte sind dann manchmal alles andere als wissenschaftlich anspruchsvoll. Schluss. Es geht um einen Artikel, der sich um die Beschreibung bemüht dessen, was auch in Brasilien gerade stattfindet. Und zwar hat der Artikel den Titel Satellitenaufklärung, Spezialtruppen und Siemens in Brasilien. Der Artikel ist von heute, 20.06.2014. Und ich zitiere jetzt aus diesem Artikel. Ein EU-Programm hält Bilder aus der Satellitenaufklärung der FIFA in Brasilien zurück. Grund sei die Vertraulichkeit einer aktuellen Operation, die vorsorgliche Rettungsmaßnahmen anbahnt. Hört sich erstmal irgendwie ein bisschen abgedreht an. Satellitenaufklärung bei der FIFA. Ich fahre fort in dem Text. Die Europäische Union bereitet sich auf eine mögliche Rettung von Teilnehmenden der FIFA 2014 vor. Angaben hierzu lieferte das Projekt Copernicus auf seiner Webseite. Demnach liefert das EU-Satellitenzentrum im spanischen Torrejón hochauflösende Satellitenbilder aus Brasilien an den Europäischen Auswärtigen Dienst. Der zivil-militärische Stab in Brüssel ist für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union zuständig. Auch Spezialtruppen haben schon trainiert. In der Mitteilung heißt es, die Mitgliedstaaten sollten dadurch in der Vorbereitung von Notfallplänen für die Fußballweltmeisterschaft der Männer unterstützt werden. Die EU könnte demnach aktiv werden, wenn ein Notfall während einem der Spiele auftauche. Beispiele für etwaige Einsätze werden nicht geliefert, das Szenario ähnelt aber einem schweren Anschlag. Als Orte, zu denen die Satelliten Bilder liefern, werden Hubschrauberplätze, Landeplätze, Plätze für Ansammlungen, Straßen und Krankenhäuser angegeben. Die Bilder stammen vom Projekt G-Next, das unter dem auslaufenden EU-Sicherheitsforschungsprogramm finanziert wird. Es soll die EU-Sicherheitspolitik mit Spähmaterial aus dem All versorgen. G-Next und seine Vorläufer gehören zum Programm Copernicus, für das die EU mehrere optische und radarbasierte Satelliten ins All befördert. Die Daten werden vom Satellitenzentrum nach Brüssel geliefert, wo sie zunächst bei den EU-Lagezentren EUMS und INTCN ausgewertet werden. Eigentlich handelt es sich bei den beiden Einrichtungen eher um Geheimdienste, mit dem Unterschied, dass diese im Gegensatz zu den Diensten der Mitgliedstaaten keine eigenen Agenten aussenden. Sie arbeiten wie die Satellitenprojekte dem Auswärtigen Dienst zu. Zwischenüberschrift: Details erst nach dem Ende der WM. Eigentlich hatte die EU versprochen, dass Bilder des Programms Copernicus öffentlich verfügbar sein sollten, damit auch die interessierte Crowd damit arbeiten kann. Wer immer diese interessierte Crowd sein soll. Aber egal, auf jeden Fall, gehe bei dem Text. Ausgenommen seien sicherheitskritische Aufnahmen. Um eine solche handelt es sich hier angeblich. Copernicus veröffentlicht zunächst keine Bilder der überwachten Örtlichkeiten. Als Grund wird die Vertraulichkeit der aktuellen Operation angegeben. Stattdessen ist auf der Webseite lediglich die Aufnahme eines Stadions in Südafrika zu sehen, wo die EU bereits bei der vergangenen Weltmeisterschaft Satelliten in Position gerückt hat. Erst nach dem Ende der Weltmeisterschaft sollen Details zu der Operation bei Copernicus publik werden. Einige Details werden dann aber doch erklärt. So wertet G-Next Satellitendaten aus und interpretiere sie. Dies ist immer dann notwendig, wenn es sich um Material von Radarsatelliten handelt. Diese Kapazitäten müssen derzeit noch vom Dienstleister DigiGlobe, also von einer Firma aus den USA, und den Rüstungsfirmen Airbus Defence Deutschland und Selex Italien hinzugekauft werden. Zukünftig will sich der Auswärtige Dienst aber auf eigene Satelliten stützen. Vorläufer in Polen und der Ukraine. Auch bei der Euro 2012 in Polen wurden Stadien mit Satelliten überwacht. Damals noch im Vorläuferprogramm CMES, Services for Management of Operations, Situation Awareness and Intelligence for Regional Crisis. Oh, nochmal so ein Fremdwort oder so ein Konstruktwort. G-Mosaic. Klammer zu, hatte die EU die Sportstätten im polnischen Gdansk und ukrainischen Lviv unterstützt. Lviv hieß früher mal zu, naja, egal, Lemberg. Zuvor wurde der Baufortschritt der Stadien aus dem Orbit dokumentiert. Klammer, Libyenkrieg mit Satellitenaufklärung aus Neustrelitz. Also da wurde auch dokumentiert. Damals half das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, und der EADS-Ableger Astrium, jetzt Airbus, auch die Universität Freiberg waren involviert. Federführend war aber die Airbus-Tochter Infoterra, die in Friedrichshafen und Potsdam residiert. Neben dem Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr hatte auch das Bundeskriminalamt am G-Mosaic teilgenommen. Auch in Deutschland könnten Spielstätten bald aus dem All überwacht werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, und das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, haben bei der Champions League in München bereits entsprechende Systeme getestet. Das DLR agiert im Auftrag der Bundesregierung und betreibt zur Auswertung der Satellitenaufklärung das Deutsche Fernerkundungszentrum DFD im bayerischen Oberpfaffenhofen, Datenempfang, Kartierung und in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Ein bisschen weiter heißt es dann, Zwischenüberschrift, Einsätze könnten durch EU-Spezialkräfte erfolgen. Sollte es in Brasilien zu einer Krise mit Betroffenen aus mehreren EU-Mitgliedstaaten kommen, könnte die EU eine gemeinsame Unterstützung anbieten. Die brasilianische Regierung müsste dem aber ausdrücklich zustimmen. Dann könnten als Reaktion Angehörige des Netzwerks polizeilicher Spezialkräfte eingeflogen werden. Diese Atlas-Gruppe wurde von den Einheiten GSG 9 Deutschland, Cobra aus Österreich und der belgischen CGSU gegründet. Ziel ist die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Einsätzen. In jährlichen Trainings werden Einsatztaktik, Technik und Kommunikationsstrategien eingeübt. Auch Polizeibehörden aus Norwegen und der Schweiz sind beteiligt. Manche Länder entsenden zudem Angehörige von Gendarmerien, die dem Verteidigungsministerium unterstehen. Die Atlas-Gruppe, also diese Gruppe, die da als EU-Spezialkraft zusammengestellt wurde, die Atlas-Gruppe wurde parallel zur europäischen Gendarmerie-Gruppe gegründet. Diese gehört aber nicht zur EU und ist für Einsätze am Rande von Kriegshandlungen konzipiert, was immer das heißt. 2013 fand nach Angaben der EU-Kommission die bislang komplexeste Krisenreaktionssimulation der Atlas-Gruppe statt. Die Leitung oblag der Bundespolizei bzw. der GSG 9. Geprobt wurden terroristische Angriffssimulationen. Laut dem Bundesinnenministerium haben sich Angehörige brasilianischer Spezialgruppen für die Vorbereitung der Weltmeisterschaft bereits mit deutschen Sondereinsatzkommandos SEK getroffen. 3 Wochen lang übte eine Abteilung von Brasiliens berüchtigter Terrorpolizei BOPE hierfür in Hannover Schießtrainings und Geiselnahmen. Nächste Zwischenüberschrift, sportbezogene Industrie soll gefördert werden. Das EU-Satellitenprogramm untersteht der Generaldirektion Unternehmen und Industrie. Sein Einsatz für die Weltmeisterschaft passt gut in die Wirtschaftspolitik der Union, die nach einer Mitteilung im Sport einen wichtigen Wirtschaftsfaktor sieht. Der ökonomische Einfluss der sportbezogenen Industrie sei demnach häufig unterschätzt. Um diesen Faktor noch zu stärken, hatte die EU ein hochrangiges Treffen in Brüssel ausgerichtet. Weitere sollen folgen. Derweil untersuchen die Beteiligten in einem industriegeführten Aktionsplan weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Als Ziel wird formuliert, den Sport zu einem mächtigen Hebel für Innovation, Industrie und so weiter. Beschäftigung natürlich, alternativlos die Beschäftigung. Also dafür soll gesorgt werden, davon profitieren auch deutsche Unternehmen. Warum das auch, weiß ich jetzt nicht. Naja, zumindest der Siemens-Konzern ist mit einem Milliardenauftrag an der Ausrichtung der FIFA 2014 beteiligt. Laut einer Pressemitteilung habe Siemens Aufträge für Infrastrukturprojekte von rund 1 Milliarde Euro erhalten. 2006 warb Siemens noch für immer mehr Hightech im Hintergrund, um Ereignisse wie eine Fußball-WM oder Olympische Spiele abzusichern. Ein Vorzeigeprojekt ist das Garrincha Nationalstadion in der Hauptstadt Brasilia, in dem 7 Spiele der Weltmeisterschaft stattfinden. Siemens installierte nach eigenem Bekunden 400 CCTV-Kameras, 150 Drehkreuze und 6000 Kontrollpunkte. Nur 10-20% der Investitionen flüssen aber in die Stadien. Das wurde halt mehr Geld für landesweite Infrastruktur und so weiter ausgegeben. Für den hohen Energiebedarf hat Siemens in Manaus ein eigenes Kraftwerk gebaut. In Brasilien hatte Siemens nach eigenem Bekunden jahrzehntelang eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung des Landes gespielt. Allerdings darf Siemens wegen Korruptionsvorwürfen 5 Jahre lang keine Staatsaufträge mehr bekommen. Mittlerweile wurde hierzu sogar ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Also soweit die weitere ökonomische Zukunft von Siemens ist ein bisschen schlecht anzunehmen in Brasilien. Aber es gibt ja noch andere Länder in Südamerika und naja, der Deal gerade mit Frankreich, also die Übernahme von Alstom hat ja offensichtlich nicht geklappt. Also wird sich Siemens da irgendwo anders umgucken müssen. Gut, ich will jetzt auch nicht in Wirtschaftspolitik reingehen, deshalb lass uns lieber noch weiter Musik hören. Ich würde mal sagen, genau, von Medeski, Martin & Wood in Uninvisible von dem Album Note Bleu. We'll be right back. funny thing, you know, but I've noticed it quite often. People don't hear the thing they're not expecting to hear. Long johns aren't normally used for correspondence.